HR2 Kultur. Archivschätze. Sardinien im Jahr 1962. Die Reiseschriftstellerin Elisabeth von Triander lässt sich nicht von touristischen Bildern, saphirfarbenen Buchten und weißen Stränden blenden. In ihrer Reportage legt sie die tieferen Schichten der Insel frei. Die wechselnde Kulturgeschichte und den Umbruch in den 1960er Jahren. Die beginnende Industrialisierung, Korruption, Armut und Ungleichheit unter der Bevölkerung. Elisabeth von Triander, geboren 1919 in Berlin, studierte Bildhauerei, Kunstgeschichte und Sprachen. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete sie als freie Journalistin, Schriftstellerin und Kulturvermittlerin. Elisabeth von Triander war Leiterin des Goethe-Instituts in Palermo und in Lyon. Für den Hessischen Rundfunk schrieb sie einige essayistische Reiseberichte und Reportagen über den Mittelmeerraum. Hören Sie jetzt Fast ein Erdteil, Reise durch Sardinien aus dem Jahr 1962. Fischerboote, ein paar Jollen, leidlich hübsche hellfarbige Häuser am Quai. Die Ankunft in Olbia ist so, wie man sich eine Ankunft in einem tyrrhenischen Hafen vorstellt. Man ist von Italien nach Italien gefahren, 8 Stunden lang nur. Die Küste Sardiniens ist rötlich, felsig und nicht sehr hoch unter den Strahlen der Morgensonne aufgetaucht. Majestätischer nimmt sich die Tavolara aus, ein Tafelberg im Meer. Nicht von Staats wegen, mehr zum Spaß für ihn selbst und für die Touristen, die es etwas schätzen, gibt es dort die personifizierte Majestät, den König von Tavolara, Herr über ein paar Schafherden und Gerstenäcker. Wer dagegen in Porto Torres von Genua kommend an Land gehen will, wappne sich mit Gleichmut. Eine dünne Kette fingerhuthoher Krane, Silos und Schornsteine schwamm uns entgegen. Davor und dahinter nichts. Das Schiff fuhr in ein leeres Hafenbecken ein. Graues Wasser, grauer Himmel, Windfetzen, am Quai ein Schild: Welcome, willkommen, bienvenue, benvenuti. Sand in den Augen, Sand im Mund, tappten wir zum Triebwagen, saßen eingequetscht zwischen Bäuerinnen und Handlungsreisenden. Nichts als Misere hier. Keine Unternehmer, kein Geschäft. Kredite zu hoch verzinst, Transportkosten sind die höchsten von ganz Italien. Minderwertige Produkte. Hoffnungslos, Sie werden es ja sehen. Eine hoffnungslose Gegend. Wir sahen es. Römerstadt stand im Baedeker. Ausgrabungen. Vollständig erhaltene Römerbrücke, fünfbögig. Basilika des heiligen Gavinus, romanisch mit griechischer Inschrift, Dank an den Kaiser Konstantin, der das Licht des Glaubens nach Sardinien brachte. In Wirklichkeit hat erst 400 Jahre später Gregor die Insel bekehrt. Das alles nimmt man sich für den Rückweg vor, denn die verschlammten Gassen, Ansätze zu Neubauten, Fabriken offenbar, sind längst vorüber und der Triebwagen rattert durch eine urweltliche Landschaft. Korkeichen recken verbrannte Äste aus braunen Ebenen. Steine, dürres Gras, Steine, Menschen wie Monolithen und Tiere, die man wieder für Steine hält, oder Steine, die wie Schafsrücken aussehen. Sassari, Macomer, Oristano, ältliche Bahnhöfe, triste Provinz. Ein kühles, silbergraues Licht liegt über den fernen Bergen, die die Dörfer aufschlucken. Graue und violette Steinhaufen an den Hängen. Der Handlungsreisende kaut an einer Eselswurst. Das meiste Geld, das nach Sardinien reingepumpt wird, bleibt in Cagliari hängen. Es klebt an den Händen der Reichen, denen hier schon immer alles gehört hat. Früher hatten sie das Land, jetzt schröpfen sie vom Umsatz. Also, dass sie freiwillig nach Sardinien kommen, Signora. Es wird heiß. Hinter dem schmutzigen Fenster zuckt flache, staubige Gegend vorüber. Schon wieder ein Nurage, so ein Koloss aus Feldsteinen aufgetürmt, ein Urhaus der Ursarden. Das wievielte seit Porto Torres? Man könnte hier vor alles und jedes ein Ur setzen. auch vor das Gesicht der Frau gegenüber, die das dürre Mädchen im Arm hält. Malariafarbe, gelbe, schlaffe Backen unter tiefen Augenhöhlen. Il Signor Rockefeller hat viel Geld für uns ausgegeben, damit wir gesund werden. Die Madonna segne ihn. Aber wer das Fieber gehabt hat, erholt sich nicht wieder. Unsere Männer waren zu elend, um zu arbeiten. Jetzt wollen sie gern, aber bis zu uns ist das Wasser noch nicht gekommen. Nächstes Jahr heißt es. Nächstes Jahr sollen unsere Felder auch Wasser haben. Das Kind war 12. Es sah aus wie 7. Solche Mütter haben keine kräftigen Kinder. Der Handlungsreisende stocherte in seinen Zähnen. Warum sind Sie nicht gleich nach Cagliari gefahren? Ja, warum? Cagliari ist die dritte Möglichkeit, auf Sardinien an Land zu gehen. Das Schiff hält gerade auf das Kap im Südosten der Insel zu und zieht dann an einsamen Stränden entlang. Fels und Strand und wieder Fels und Strand. Kein Fischerboot. Einmal zeigt sich ein großes Gebäude auf einem weißen Uferstreifen. Ringsherum ist eine Mauer 3 Meter hoch. Dahinter gehen die Irren von Sardinien spazieren. Das Meer sehen sie nie. Kostenpunkt 1000 Lire am Tag zu zahlen von der Familie des Kranken. Mit 1000 Lire ernährt ein sardischer Arbeiter 5 Personen. Mehr verdient er nicht, wenn er nicht spezialisiert ist. Noch einmal erscheint ein Monumentalbau an einem weißen Strand. Hotel mit 200 Zimmern, maurische Spitzbögen. Seit einem Jahr wird nicht mehr daran gebaut. Das Geld ist ausgegangen. Oder es ist jemandem eingefallen, dass es in der Gegend Wichtigeres zu bauen gäbe. Die See wird glatt. Man ist im Golf von Cagliari. Flimmernd erscheint die Stadt, ansteigend vor einer sonst flachen Küste. Neapel, Palermo. Warum ist eigentlich Cagliari weniger berühmt, weniger bereist? Aus der Ferne sind Golf und Stadt von gleißender Schönheit. Kein seefahrendes Volk des Mittelmeeres hat diesen Golf ausgelassen. Ruhige Wasser nach den Mestrale-Stürmen der westlichen Tyrrhenis, leichtes Ankern vor flacher Küste und ein Fels, der sich anbot als Burg. Dahinter 150 Kilometer ebenen Ackerlandes, das in der Antike fruchtbar war. 300 Jahre lang haben die Karthager ihre Truppen aus dieser Ebene ernährt, ihre Schiffsmasten aus den Wäldern geschlagen, die einmal auf den Bergen wuchsen. Vandalen zerstörten die Stadt der Römer. Der byzantinische Gouverneur wurde von Mauren vertrieben. Eroberer aus der Seerepublik Pisa haben die Festung angelegt und den Dom gebaut, die heute den Felsen beherrschen. Ihnen folgten die Spanier. Aber sie alle kamen nicht weit über das flache Küstengebiet hinaus. Die sardischen Bauern gaben das Flachland frei und verteidigten sich vom Gebirge aus. Sardinien war das Himmelfahrtskommando römischer Legionäre. Die Insel wurde zum Schandfleck großer Reiche, uneinnehmbar. Barbagia, Barbarei heißt die Landschaft um den Gennargentu, ein Schimpfname, auf den die Bauern stolz sind, heute noch. Denn die dort oben hausen, halten auch heute nicht viel von Gesetz und Staatsgewalt. Fremde haben ihnen nie Gutes gebracht. Und Fremde waren alle, die über das Meer kamen, auch aus Italien. An den Küsten wohnen die Zugewanderten, Nachkommen der Eroberer, deren letzte Welle unter den Savoyakönigen aus Ligurien kam. Im Corso schoben wir uns abends durch die Via Roma. Punier-Gesichter mit Mandelaugen und vollen Lippen, Spanierinnen mit schneeweißer Haut, Ligurer mit blauen Augen. Die Völker des kleinen Kontinents hockten vor den Kaffeehäusern. Trotzdem war es still. Der kann sprechen, sagen die Sarden bewundernd von einem, der 10 Sätze hintereinander vorbringt. Wir sahen auf Lagerhäuser, Bahnhof und Schifffahrtsbüros. Das Meer liegt unsichtbar dahinter. Die Gassen der Altstadt münden auf Kirchenfassaden, spanisches Barock. oder auf einen dürftigen Palazzo oder einfach auf ein engstirniges Haus mit vielen Stockwerken zu je zwei Fenstern. Die neuen Straßen enden in Baugruben oder im Teatro Romano, einem weißglühenden Tuffsteinbruch. Das Meer sieht man nie. Auf dem Felsen liegt neben der Kathedrale der Pisaner das Schloss der spanischen Vizekönige, Rücken zum Meer. Wir drückten dem Sakristan eine Münze in die Hand, er möge uns doch den Blick auf die Stadt und den Golf zeigen. Er führte uns in die Krypta der sardischen Märtyrer hinunter. In den Felsgang waren Fenster gebrochen. Flugzeugluken in der Grabhöhle hoch über den neuen Wolkenkratzern, zu deren Füßen die schuppigen Elendsdächer der Vorstädte wimmelten. Engelsbucht nannte der Sakristan den Golf und Teufelskopf den Hügel östlich der Stadt, hinter dem Puerto liegt, das Seebad der Cagliaritaner. Auch vom Dach des Palazzo Meningiti ist das Meer zu sehen. Der Hausherr erklärte: Bis zur vierten Querstraße gehört alles mir. Die Mühle, die beiden Kinos und die Lagerhäuser und das Hotel. Die Autobuslinie nach Puerto gehörte ihm auch. Wenn man in Cagliari reich ist, ist man reich. Trotz Bodenreform. Man kümmert sich nicht im geringsten um die Tausenden, die vor dem Hunger aus den Bergdörfern geflohen sind und zwischen vier wackeligen Elendswänden hausen. Am 30. Juni zieht man nach Puerto und kommt am 15. September in die Stadt zurück. Das Haus der Meningiti am Puerto hatte nichts vom gemütlichen Kitsch des Stadtpalastes. Ein Architekt vom Kontinent hatte es gebaut und alles verboten, was Herr Meningiti so gern gehabt hätte. Die Fenster blieben wegen der Sonne geschlossen. Das Meer hätten wir sowieso nicht gesehen, denn man hat seine Badekabinen mit Bar- und Liegesesseln. Sie spenden Schatten und verdecken das Meer. Das Puerto der Punier und Römer hieß Nora, an der Westspitze des Golfes ein provinzieller Badeort für Pensionäre. Auch damals badete man lieber in Thermen, ein paar Schritte vom Meer entfernt, wie Herr Meningiti in seinem Schwimmbassin, das leicht versandet. Immerhin diente der Golf als Kulisse für die Aufführungen im kleinen Theater. Die Häuser von Nora haben zwei Fußböden, einen karthagischen aus flachen Ziegeln im Fischgrätenmuster verlegt und einen römischen aus grobem Mosaik ein paar Zentimeter darüber. Aber um römische Häuser zu sehen, braucht man nicht in den Ruinen von Nora herumzusteigen. Denn römisch sind auch heute die Bauernhäuser der Gegend, wie die Namen der Dörfer. Domus, de Maria, Perdaxius, Carillus. Dort, wo die Sarden die Römerherrschaft annehmen mussten, haben sie Sprachelemente und Bauweise bis heute bewahrt. Wie eine Seitengasse von Pompeji sehen diese langgestreckten Dorfstraßen aus. Öde Mauern ohne Fenster, rundbögige Tore, vollkommen schmucklos nach außen. Manchmal steht ein solches Tor offen und gibt den Blick frei auf Kaskaden von Geranien, Klematis, Rosen, Feuerlilien. In bemalten Käfigen hüpfen bunt gefiederte Vögelchen. Stühle werden uns zurechtgerückt. Schon duftet es nach Kaffee und Vernaccia-Wein. Zu beiden Seiten des Hofes führen offene Türen in die Zimmer. Rückwärtig geht es durch den Portikus zum Triclinium. Auch die Mauren haben ihre Gastrolle in der Gegend gespielt. Darum verbinden sich graziöse Spitzbögen und Arabesken mit den strengen römischen Formen. Auf Festland-Italiener macht so ein römisches Haus keinen Eindruck. Sie verachten die Sarden. In Villa Simius kamen wir abends in eine kleine Schenke. Am Tisch bei der Tür saßen breit zwei Zöllner. Vom zweiten Tisch standen ein paar Bauern auf, als wir eintraten und boten uns ihre Plätze an. Die Zöllner sahen über sie hinweg wie über Ungeziefer. Ich bin aus Friaul und mein Kollege ist aus Ferrara. Wir wissen beide nicht, was wir eigentlich verbrochen haben, dass wir in diesem Räubernest versauern müssen. Lächelnd ließ sich der Schafhirte Ephesio am Boden nieder, zog sein Messer aus dem Stiefel und begann ruhig, es an seinem Ärmel zu putzen. Hier gibt es keine Banditen. Ja, weil wir hier sind. Kümmert euch um Schmuggler und redet nicht von Sachen, die ihr nicht versteht. Und Masala, der Schafdieb, dem ihr die Weiden angezündet habt? Und Salvatore, den ihr umgebracht habt? Er hat Rosalia verführt. Sie war meinem Bruder versprochen. Lebenslänglich hat dein lieber Bruder. Hättest du auch verdient. Eure dürre Insel stinkt nach Leichen. Gib acht, sonst stinkst du bald mit. Der Hirte Ephesio lächelte noch immer. Er lehnte seinen Kopf gegen den Schanktisch und steckte sein Messer in den Stiefel zurück. Zwei Glas für die Signore. Er zahlte für uns, stand auf und ging hinaus, die anderen hinterher. Wütend schlug der Zöllner aus Friaul seine Mütze auf den Tisch. Tiere. Reine Tiere. Mit sowas muss ein Christenmensch sich abgeben. Am nächsten Morgen sah ich Ephesio weit draußen beim Sarazenenturm auf der Klippe zwischen zwei Stränden. Er pflanzte Agaven und Oleander in die Wildnis. Im Auftrag der Gemeinde von Villasimius legte er einen verlorenen kleinen Garten an für die Leute, die freiwillig nach Sardinien kommen. Kein Wissenschaftler weiß recht zu sagen, woher das Sardenvolk kommt, das drei Sprachen und viele Dialekte spricht, die mit dem Italienischen wenig zu tun haben, das an Geister und Dämonen glaubt, archaische Reinigungs- und Totenriten hat und Hirtenbehausungen baut, die denen seiner fernsten Vorfahren, den Nuragenbewohnern, gleichen. Die Sardenkappen, schwarze Mützen mit starren eckigen Schirmen, hat man auf phönizischen Reliefs gefunden. Die Form der Fischerboote, die auf den Lagunenseen benutzt werden, scheint aus Ägypten zu stammen. Die Bronzefigürchen aus den Nuragen sehen aus wie die Menschen, die über die Weite der sardischen Landschaft ausgestreut den einzahnigen Pflug über der Schulter zu ihren Feldern gehen. Die antiken Sarden mögen Analphabeten aus Überzeugung gewesen sein, um die Verbindung mit der verhassten Außenwelt zu meiden. Kein Symbol, kein Buchstabe sind je in die Steinblöcke der Nuragen eingeritzt worden. Am Stagno von Oristano, einem der Lagunenseen hinter der Küste, schaute ich einem alten Mann über den gebeugten Rücken. Er trieb ein einsames Spiel, zeichnete Buchstaben in den Schlamm. M, N und U. Während er das U malte, war das M vom Schlamm wieder aufgesogen. An ihn habe ich gedacht, als ich auf dem Nurage von Barumini herumkletterte. Eine wahre Festung mit doppeltem Mauerring, Schutztürmen und mehreren Stockwerken im kreisrunden Inneren ist er aus unvermörtelten und kaum behauenen Steinblöcken zu einer Kuppelwölbung hochgezogen. Ringsum liegen Reste eines steinzeitlichen Dorfes. Ich fragte den Ausgrabungswächter, ob er lesen und schreiben könne. Wozu? Das brauche ich nicht. Aber wenn ich so eine Kuppel bauen könnte, Signora, wie der Alten, wäre ich froh. Wir decken unsere Hütten mit Binsen. Was ist denn das da drüben? Sind das Wasserleitungen? Ja, sehen Sie sich der Wasserleitung gut an. Und das sind wohl die Abflusskanäle? In unserem Dorf haben wir das nicht. Meine Frau muss 10 Minuten lang zum Brunnen laufen. Vom Kastell des Nuragenfürsten in Barumini kann man auf guter Straße durch eine Reihe großer Dörfer fahren, vor Kirchen im spanischen Barockstil halten, eine schwere Eichentür aufstoßen und im Dämmer die Umrisse üppiger Prozessionsfiguren ausmachen. Schwere Köpfe und Glieder, bunt bemalte Gewänder, naives Lächeln über der ausschweifenden Gebärde der Hände. Auch sie sind deutlich spanischen Ursprungs. Zur Prozession werden sie auf Ochsenkarren verteut. Ochsengespanne, das antike Joch auf den Nacken, hinter sich den Karren auf Scheibenrädern ohne Speichen, begegnen einem in den Gassen. Blutrote Trachtenröcke schwingen um die Häuserecken. Oder aber man steigt auf Eselspfaden bergwärts, bemitleidet von den Buben, die zu ihren Hirtenvätern hinaufreiten, um ihnen Brot und Wein zu bringen. Denn ein Sarde reitet oder bleibt zu Hause. Wer läuft, erweist sich als Fremdling. Einmal kam ich auf ein Hochplateau über den Flumendusa-Tal, lief und lief und war froh, als ich Hirten fand. Ihre Mäntel aus Filz standen wie Zelte in der Einöde. Zwei Köpfe wandten sich langsam nach mir um, Gesichter wie unfertige Holzplastiken sahen mich an. Kein Gruß, kein Wort. Ich sprach langsam, eindringlich, wusste nicht, ob sie mein Hochitalienisch verstanden. Zu Fuß? Fragte der eine. Ausländerin, sagte der andere. Sie winkten mir, gingen vor mir her. Plötzlich brach der Boden vor uns ab. In der Erde klaffte ein Riss, senkrechte Kalkwände auf beiden Seiten, glühend weiß. Unten wuchs Ginster. Stufen waren in den Stein gehauen. Wir stiegen hinab. Und vor uns tauchte ein zweites Barumini auf. Nuragendorf ohne Festung. Das Urzeitdorf der armen Leute. Kreisrunde Mauern waren mannshoch aufgeführt und wie die Hütte des antiken Wächters mit spitzem Binsendach gedeckt. aber diese Behausungen dienten nur als Ergänzung der Höhlen, in die man von der Talsohle her eintrat. Dort wohnten Frauen und Kinder. Sie brachten mir Schafspelze zum Sitzen heraus, boten säuerlich scharfen Käse, Milch und Brot an. Sie sprachen wenig, freuten sich aber über den Besuch. Ich merkte es daran, dass sie mir alles geben wollten, was sie besaßen. Eine junge Frau nahm sogar die Filigranknöpfe aus ihrem Hemd und wollte sie mir schenken. Wovon sie denn lebten, fragte ich. Vom Patrone, Signora, dem die Tiere gehören. Er schickt uns Brot drauf, wir kriegen Milch und Käse, Wolle für die Kleider und Felle für das Lager. Er ist auch sonst für uns da. Er schafft mal ein krankes Kind ins Spital oder wird Pate bei einem Täufling. Zwei Buben hat er sogar auf die Mittelschule geschickt. Aber so sind nicht alle. Nur Wasser beschaffen, das kann er auch nicht. Wenn die Quellen hier oben versiegen, dann müssen wir fort. Da verliert der Patrone viel Geld, weil er woanders Weiden pachten muss. Oft findet er im Sommer keine mehr. Dann stirbt das Vieh und wir hungern unten im Dorf. Aus den Mitteln der Casa per il Mezzogiorno sind Staudämme gebaut worden, die zu den größten in Europa gehören. Die Wasser des Flumendosa und des Tirso, der einzigen nennenswerten Flüsse auf der Insel, sollen die Campidano-Ebene bewässern, 100.000 Hektar mit 46 Ortschaften. Nur ein solcher Großeinsatz der Technik kommt gegen die sardische Dürre an, denn wenn auf der Insel Regen fällt, sinkt er durch die ausgedörrte Erde wie durch ein Sieb in Tiefen, in denen er keine dürstenden Wurzeln mehr nährt. Oder er schwemmt den Humus fort und hinterlässt Zerstörung. Monatelang bleibt er ganz aus. Der Boden wird harschig, eine leblose Kruste, die alles Wachstum erstickt. Die Vegetation, die im Frühling fast noch im Winter üppig aufgeschossen war, erlischt. Der Sommer ist die tote Jahreszeit, die Zeit des drohenden Hungers, des Viehsterbens. Wem schwindelig wird, der darf nicht von der Staumauer des Flumendosa-Dammes 100 Meter tief an der Betonwand hinabschauen. Hinter sich 317 Millionen Kubikmeter gestauten Wassers. Vor sich den ausgetrockneten Felseinschnitt, durch den früher der Fluss zu Tal führte, in der Tiefe das Rinnsal, das aus den Abflüssen der Schleusen gespeist wird. Der Ingenieur raspelte Zahlen. Höhe, Breite, Tiefe, Elektrizitätserzeugung, Reservoir für Cagliari. Hauptaufgabe ist die Bewässerung. Aber die Kanäle dafür sind noch im Bau. Die fertigen führen noch kein Wasser. Warum, fragte ich ihn. Seit 1957 ist die Anlage da. Geld fließt langsamer als Wasser. Die Kanäle der Bürokratie sind leicht verstopft, um nicht zu sagen, sie haben undichte Stellen. Aber es hat auch keinen Sinn zu bewässern, solange die Bodenreform nicht beendet ist. Wir bauen Siedlerstellen. Das Land wird für intensive Kulturen vorbereitet. Und vor allem anderen müssen die künftigen Siedler beackert werden. Die pflügen sich schwerer um als der steinige Grund. Überzeugen Sie einmal einen Hirten oder Taglöhner davon, dass er auf einem Hof in den eigenen Feldern leichter wirtschaftet, als vom Dorf aus, das zwei Reitstunden entfernt liegt. Die Leute haben von der Hand in den Mund gelebt oder gehungert. Sie kennen weder Planung noch Rechnungsführung, haben nie eine Maschine gesehen. Die sind nicht einmal in der Lage zu behalten, was man ihnen erklärt. Die sind nicht so leicht, in selbstständige Landwirte zu verwandeln. Technisch ist hier viel zu machen. In 10 Jahren könnte Sardinien eine fruchtbare Provinz sein. Wenn man es nur mit zivilisierten Menschen zu tun hätte. Die Sarden sind nicht dümmer als andere Leute. Es ist nicht ihre Schuld, dass 40 von 100 Analphabeten sind, dass kaum ein Viertel der Landbevölkerung eine Zeitung lesen oder ein Formular ausfüllen kann. Herdenbesitzer und Dorfpriester hatten wenig Interesse daran, dass die Hirten lesen lernten und sich um Politik kümmerten. Heute muss zwar jedes Kind seine 5 Schuljahre absitzen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass es sich als Erwachsener an die mühsam erlernten Buchstaben erinnert. Und nicht gerade die besten Pädagogen beschließen ihre Karriere in den Bergdörfern. Etwas verspätet ist die Regierung zu der Erkenntnis gekommen, dass Lehrer für Kinder wie für Erwachsene die wichtigste Vorarbeit für ein neues Sardinien zu leisten haben. Für Bauten, Bewässerung, Materialausrüstung neuer Betriebe ist schon viel ausgegeben worden. An den Nachwuchs von Lehrkräften, vor allem auch technischen und landwirtschaftlichen Ausbildern, denkt man erst seit kurzem. Noch kennt Sardinien keine Industriemanager. Aber auch Fischerei- und Landwirtschaftsdirektoren, Fachleute für Forst- und Viehwirtschaft fehlen. In Cagliari und Sassari wachsen zu viele Juristen und zu wenig Techniker nach. Alle miteinander sind sie wenig geneigt, aufs Land zurückzukehren, woher die meisten von ihnen stammen. Hey, Provinz Nuoro stand an der Straße und die Kurven begannen. Zurück blieb die kleine Stadt Oristano mit ihrem provinziellen Handel, ihrem schläfrigen Jolly Hotel und dem einzigen Hochhaus an der Piazza. Am Rande der Ebene erschien Bosa, versandeter Hafen, zwei Reihen bescheidener Palazzi im ligurischen Stil. Ein Bub, winzig auf seinem hochbeinigen Ross, galoppierte an mir vorüber, eine Schlange sonnte sich im Straßenstaub. In der Ferne glänzte das Meer, das man in diesem Bergland vergisst. Vergessen ist auch Cagliari, die kleine Großstadt, große Kleinstadt. Vergessen das Sulcis und das Iglesiente, die Bergwerklandschaften und Förderanlagen und Arbeitersiedlungen mit dem Schwefelgestank in der Luft und den Mauredi, den kleinen wendigen Leuten. Provinz Nuoro, Herz der Insel, Barbarei, Rückzugsgebiet der Protosarden bis auf den heutigen Tag. In den Dörfern stehen die Häuser eng beieinander, düster, hoch und schmal aus rotem Granit gebaut. Nur Fenster und Türen sind weiß umrandet. Die steinernen Dächer verschmelzen mit den Grautönen der Felsen. Gerste, Bohnen, Brachland, kein Auto. Plötzlich in Aldo Maggiore, so arm, dass die Frauen ihren Kindern die Eintagsküken, die sie von der Regierung bekommen, in die Suppe tun, ist der Weg mit Autos und Rollern verstopft. Papierrosen, blaue Wimpel, aus allen Fenstern Bettdecken und Girlanden. Jeder Wagen trägt ein Plakat. Eviva la Madonna del Remedio. Aus halb Sardinien sind sie angefahren gekommen, um der Madonna das Geleit von Aldo Maggiore nach Ghilarza zu geben. Alle paar Wochen zieht die Madonna um, schenkt einer anderen Dorfkirche ihre wundertätige Gegenwart. Und die Sarden, immer bereit, Feste zu feiern, lassen alles stehen und liegen, um sie zu begleiten. Begrüßt vom Geknatter der Roller, schwankt sie hellblau, gipsern lächelnd auf einem ebenfalls hellblauen Auto daher. Früher wurde sie von vier Ochsen gezogen. An der Ortsgrenze wird sie mit einer Gewehrsalve verabschiedet. Die Honoratioren von Aldo Maggiore drücken denen von Ghilarza die Hände, genau auf der Flurgrenze. Als es dunkelte, war die Piazza von Aldo Maggiore ausgestorben, der Schmuck von den Häusern verschwunden. Nur im Schulraum hockte ein Dutzend Frauen auf den schmierigen Bänken, Gesichter, dürr und scharf geschnitten wie Mondsicheln, umrahmt von schwarzen Tüchern. Eine Referentin aus Oristano sprach auf sie ein. Im Muritatenstil trug sie die Schrecken der Hühnerpest vor. Die Frauen lauschten mit offenen Mündern. Schließt euch zusammen. Wir helfen euch, Impfstoff zu beschaffen. Wir werden auch für den Absatz der Eier sorgen, eine bessere Hühnerrasse einführen, Zusatzfutter liefern. Der Aufbauplan hilft euch, wenn ihr begreift, dass ihr zusammenarbeiten müsst. Auch wenn eure Familien verfeindet sind. Auch wenn eine reich ist und eine arm. Wählt eine Präsidentin. Führt Buch. Rechnet. Plant. Eine mächtige alte Frau stand auf und schlug sich mit der Hand an die Brust. Die Präsidentin bin ich. Kannst du lesen und schreiben? Wozu? Die Präsidentin muss lesen und schreiben. Hexerei, Verfluchte! Schweigend gingen die Frauen in die dunkle Gasse hinaus. Die junge Referentin des Aufbauplanes hatte eine Runde verloren. Es ist eine unerhörte Neuerung, dass Frauen sich abends außerhalb des Hauses versammeln, dass sie abstimmen, Genossenschaften gründen. Die Männer lachen darüber. Im Hause ist das etwas anderes. Die Mutter regiert, verwaltet das Geld, bestimmt über Kauf und Verkauf von Vieh oder Land, entscheidet Erbschaftsfragen. Kein Sohn würde gegen den Willen seiner Mutter heiraten, auswandern oder in die Stadt ziehen. Diese Alten, die das Fladenbrot backen, in Notzeiten auch aus Eichelmehl und Tonerde, die Ferkel oder Zicklein im Erdloch zwischen erhitzten Steinen braten und die Kranken mit Sprüchen gesund machen, regieren im Geheimen. Im Bergdorf Tonara, 1000 Meter hoch zwischen Eichenwäldern gelegen, traf ich Antonio im Hause der Witwe Sau. Der alte Sau hatte Ochsenkarren gebaut. Es hatte ihnen an nichts gefehlt, die Söhne waren wohl geraten und hatten den Eltern 5 Enkel geschenkt. Und nun dieser Antonio, der jüngste Sohn. Ich habe 7 Jahre lang in Deutschland und der Schweiz gearbeitet. Zuletzt war ich Dreher bei Braun Boveri. Meine Frau ist aus Regensburg. Und dann schrieb mir eines Tages mein Bruder, die Mutter will, dass ihr nach Hause kommt. Wir haben alles verkauft, unsere Stellungen aufgegeben. Kommen Sie doch mit in mein Haus. Er sagte mein Haus, obgleich die Mutter dem jungen Paar nur eine Stube in ihrem Hause überlassen hatte. Sie schämte sich für den Sohn, der sich im Dorf Tornada nicht vom Ersparten sein eigenes Haus gebaut hat, wie sich das vor der Hochzeit gehört. Die Regensburgerin blätterte in Illustrierten. Sie kann weder spinnen, noch weben, noch Brot backen. Zu tun gibt es für sie in Tornada so wenig wie für Antonio. Wenn die Maschinenfabrik in Porto Torres fertig ist, werde ich dort Werkmeister. Wir ziehen in die Siedlung, haben Küche, Bad und Kleinwagen, aber sagen Sie der Mutter nichts davon. Sie will nicht, dass ich Tornada verlasse. Dabei ist es zum Verrecken hier. Tornada. Mittelalter. In Porto Torres ist Neuzeit. Das Kopfsteinpflaster wird aufgerissen, eine Kanalisation gelegt. Aber man muss aufpassen, dass die Häuser nicht zusammenfallen, wenn gegraben wird. In der Hauptstraße lungern Männer vor den Bars, lauter Antonios. Sie warten darauf, dass die Zementwerke vergrößert werden, dass die Fabrik zur Verarbeitung von Ölabfällen anläuft, dass der Hafen ausgebaut wird. Ab und zu geht ein Schub aufs Schiff nach Genua. Manche haben Glück, werden zur Ausbildung in norditalienische Industrien geschickt. Viele geben das Warten auf und lassen sich fürs Ausland anwerben. Das künftige Porto Torres braucht Gelernte. Mit Tagelöhnern aus der Landwirtschaft ist in modernen Betrieben nichts anzufangen. Antonio hat Chancen. In Desulo, hoch am Gennargentu gelegen, breiteten die Frauen ihre Kostbarkeiten für mich über die Betten aus. Gold- und Silberstickerei, Brokatwesten, Hemden aus feinstem Leinen mit Lochstickerei an Ärmeln und Hals. Die Compare Anedu trug ihre Weste Innenseite nach außen über dem Hemd. Auch die breite Blumenborte am Rock zeigte die Innenseite mit Knoten und vernähten Fäden. Das Zeichen für Trauer. Ihr Mann war vor 2,5 Jahren gestorben. Und noch immer war in der Stube der Spiegel verhängt. Vor dem Bild des Verstorbenen standen Blumen aus Wachs. Die Fensterläden blieben geschlossen. Erst seit 2 Monaten geht die Witwe wieder zum Brunnen. Bis dahin hatte sie Haus und Hof nicht verlassen. Wann sie ihre schöne Weste wieder umwenden würde, fragte ich. Sie schüttelte den Kopf mit dem schwarzen Tuch. Nie. Die Compare Anedu war noch keine 50 Jahre alt. Ihr Mann war in den Bergen verunglückt, aber sie glaubte nicht daran. Als er hier aufgebahrt lag, habe ich den Widder für ihn geschlachtet. Das Herz hat geblutet und geblutet. Ein Zeichen, Signora. Wenn das Herz des Schlachttieres nicht aufhört zu bluten, dann ist der Tote ermordet worden. Ich habe das Herz gegessen und die Rache lebt in mir. Söhne müsste man im Haus haben. Meine Söhne sind fort, Signora. Das Messer sitzt den Sarden locker, aber auch die Einbildung ist schnell bei der Hand. Und die Frauen, die in dieser Berggegend ihre Häuser nicht verlassen, ein Leben lang, außer um zum Brunnen zu gehen, leben von ihr. Im Hause regieren sie im engsten Kreise. Sonst sind sie dem Mann untertan, bedingungslos. Dort sind auch heute noch die Geschlechter getrennt durch strenge Tabus, durch gefährliche Ehrengesetze voller Traditionen und erbarmungslos einzuhaltender Regeln. Für die verheiratete Frau ist der Mann König und Richter. Sie würde ihn verachten, wenn es anders wäre. Nach seinem Wort und nach seiner Haltung entwickelt die Frau ihr Urteil über die Welt. Der Mann schafft in ihr, die von diesen Tabus umgeben ist, einen tiefen Schuldkomplex, der sie nie verlässt. Die Vorschriften, nach denen sie lebt, verbieten mehr, als sie gestatten. Sie hat verborgen zu bleiben und zu warten. So ist der Mann ihr Schicksal, im guten oder bösen Sinne, wie es trifft. Ihre Aufgabe ist es, ihm zu dienen, auch über den Tod hinaus. »20 Kilometer weiter talwärts mag dies alles seine Gültigkeit eingebüßt haben. Hier oben in der Barbaccia hat noch kaum ein fremder Finger an diesen antiken Lebensformen gerührt. Hier gibt es noch keine Brücken zwischen Anstand und Ehrlosigkeit, zwischen Unschuld und Schuld. Wer gesündigt hat, darf kein Erbarmen erwarten. Zu diesen strengen Regeln gehört auch die Witwentrauer, die oft bis zum Tode der Frau beibehalten wird. Es war Nachmittag in Sedilo. Schwarze Gestalten lösten sich aus den Häuserschatten. Wasserkrüge unter dem Arm gingen sie durch den glühenden Staub der Piazza zum Brunnen. Zweimal am Tag kommt der Gemeindediener mit dem Schlüssel und öffnet den Wasserhahn. An die 100 Frauen standen still um ihn herum. Der Hahn begann zu spucken. Er hustete ein paar rostige Tropfen aus, röchelte wieder und verstummte. Wortlos hoben die Frauen ihre Krüge vom Boden auf und verschwanden in den Häusern. Über den Dächern von Sedilo lastete gelb der Scirocco-Himmel. Es roch brandig. Irgendwo brannte die Steppe. Ich saß bei Zia Maria, der Krämersfrau, in der Stube. Gavino soll wieder fremdes Vieh abgetrieben haben. Dafür haben sie ihm die Weide angezündet. Gottlob ist von meinen Söhnen keiner im Dorf. So eine Sache gibt Blut und heute ist ein Tag dafür. Wir haben unsere Söhne lernen lassen, damit sie fort konnten aus dem verfluchten Dorf. Draußen sangen Kinder. Sie legten ein Kreuz aus Zweigen in den Staub vor der Haustür. Die Croce, die Pervinca, und sangen dazu: Maimone, gib Wasser fürs Korn, gib Wasser allem, was dürstet, dir sei Lob. Was ist Maimone? Fragte ich die Zia Maria. Der Regengott, Signora. Ich will den Kindern ein wenig Zucker holen. Da muss ich zur Kirche hinüber. Wir beten um Regen. Über die Banditen auf Sardinien ist viel gesagt und geschrieben worden. Meist von Auswärtigen, denn die Sarden selbst sprechen nicht gern darüber. Dass es sie gibt, ist leider wahr. Man braucht nur die Lokalzeitungen aufzuschlagen. Fast jeden Tag bringt die Cronaca Nera einen Bericht über Mord, Entführung, Raubüberfälle. Das Gleiche liest man aber auch in römischen oder neapolitanischen Zeitungen, von Sizilien gar nicht zu reden. Mit der sizilianischen Mafia oder der Camorra Neapels haben die Sarden nichts zu tun. Ihre Banden sind weder aus Polizeitruppen hervorgegangen, noch rekrutieren sie sich geheimbündlerisch aus hohen Verwaltungs- und Polizeibeamten. Hirten und Dorfgemeinschaften auf Sardinien haben von jeher ihre eigenen, traditionsgebundenen Gesetze gegen den Staat verteidigt. Auch nach der italienischen Einigung ist Sardinien ein Stiefkind Roms geblieben. Verwaltungs- und Polizeiposten auf der Malaria-Insel unter den wilden Sarden galten als Strafversetzung. Entsprechend mögen sich die Vertreter des Staates den Einheimischen gegenüber verhalten haben. Und die werden sich auf die erprobte Art durchaus zu Recht nach ihren Auffassungen. Gleichzeitig waren sie die Patroni über Herden, Familien, Land, absolute Richter in ihrer eigenen Umwelt. Wer die Braut eines anderen verführt oder auf fremdem Boden weidet, wird gerichtet. Die vier Brüder Dal Passo in Muoro haben ihren Wohlstand selbst erworben und hinter einer öden Hausfassade gut versteckt. Trotzdem weiß natürlich im Städtchen jeder, dass sich dort Luxus verbirgt. Auch auf den Dörfern kennt man genau die Einnahmen des Hauses aus Woll-, Getreide- und Holzhandel. Beim Tee, den wir aus altem Sèvre tranken, las der Kommandantore Dal Passo aus Erpresserbriefen vor, die er in den letzten Jahren erhalten hatte. Wir Banditen, benachteiligt im Dasein, fordern von euch, den Reichen, Geld. Ihr lebt frei und habt haufenweise Geld. Wir können nicht leben, wenn wir nicht rauben. Und es ist unser Schicksal, Gewalt anzuwenden, weil es für uns die einzige Möglichkeit ist, am Leben zu bleiben, dem Tod zu entgehen, den uns die freien Menschen von einem Augenblick zum anderen antun können, mit Gift oder im Schlaf. Hochverehrte Familie, darum habt Mitleid mit Leuten, wie wir es sind. Gebt uns das Geld, weil wir es brauchen, um ein paar Tage länger zu leben. Schmiert uns nicht an. Versucht nicht, uns falsches Geld anzudrehen. Wir halten es auch mit der Gerechtigkeit. Wir schießen euch bei der ersten Gelegenheit nieder, wenn ihr nicht das tut, was wir verlangen. Wir sind nun mal schlecht dran im Leben. Zuchthaus ist kein Vergnügen. und dagegen können wir nichts machen. Übergebt eurem Freunde X 2 Millionen in Noten zu 1.000 Lire, zu 500 und zu 100. Da soll er immer in der Tasche haben. Denn wenn wir ihn mit leeren Taschen antreffen, werden wir dafür sorgen, dass er sie mit Blei gefüllt bekommt. Versucht nicht, euch von der Polizei bewachen zu lassen. Wenn wir das Geld nicht bekommen, werden wir euch das Leben versauern. Wenn wir uns bei Gelegenheit begegnen, werden wir die Herren sein. In anderen Briefen folgten Mahnungen und neue Anweisungen. Der Kommendantore schlürfte seinen Tee. Ich tue natürlich nichts. Nur wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, sage ich nicht einmal meiner Frau, wohin ich fahre. Wendig sind die Kerle nicht. Ihre Pläne sind simpel. Vor kurzem stand der Chef der Bande plötzlich im Kontor meines Bruders. Mein Bruder hatte gerade den Tresor geöffnet und zählte Geld. Er schob dem bewaffneten Kerl alles hin. Aber er rührte das Geld nicht an. Er sei ein Ehrenmann, sagte er, wolle Geschäfte mit uns machen. Er brauche für 200.000 Lire Lebensmittel. Gut, sagte mein Bruder, wenn du das Geld bringst. Wortlos zog der Mann ab und erschien 2 Tage später mit dem Betrag. Und Sie haben ihn geliefert? Natürlich. Warum sollten wir ihm ein ehrliches Geschäft abschlagen? Sie hätten ihn festnehmen lassen können. Um Gottes Willen. Dann wären wir alle erledigt. Letzte Woche schickte der gleiche Bandit uns einen Boten. Wir möchten ihn im Gefängnis aufsuchen. Mein Bruder ging hin. Er bat um einen Kredit von 200.000 Lire. Er habe Vieh besorgen wollen. Stattdessen hätten ihm die anderen 2 Kühe weggenommen und ihn außerdem verpfiffen. Nun hätten seine Kinder keine Milch. Mein Bruder versprach, der Frau und den Kindern das Geld zu schicken. Und der Bandit unterschrieb vertrauensvoll den Schuldschein. Und Sie haben das Geld abgeschickt? Aber gewiss. Seither haben wir Frieden. Hier kann man nicht leben, ohne sich mit den Banditen zu arrangieren. Die Brüder fuhren mich in den Bergen von Nuoro spazieren. Schroffe Kalkfelsen ragen aus abgeflachten Granitrücken, die jungen Dolomiten auf dem alten Erdteil. Eine byzantinische Kirche lag in einem Irisfeld an einem grünen Bergbach, auf dem weiße Blütenkissen schwammen. Hier ist im vorigen Jahr der Ingenieur Lepre in einem Gefecht zwischen Banditen und Carabinieri getötet worden. Weil die Polizei versucht hatte, ihn aus den Händen der Erpresser zu befreien. In einer Taverne am Wege tranken wir einen Vernaccia. Bis vor 2 Jahren gehörte diese Taverne der alten Rosanna. Eines Morgens fand man sie mit durchschnittener Kehle. Sie wusste wohl zu viel. Der neue Wirt ist aus Orgosolo, dem Banditendorf. Und warum müssen wir ausgerechnet hier halten? Fragte ich ihn. Warum nicht? Dass wir hier herumfahren, wissen die Banditen sowieso. Sie haben hinter jedem Busch ihre Speer. Aber sie wissen auch, dass ich ihrem Chef Geld geliehen habe. Ich wollte Orgosolo sehen, das in ganz Sardinien mit einer Mischung von Schrecken und Bewunderung genannt wird. Durch lichten Eichenwald sah man von der Straße aus einmal Nuoro auf dem langgestreckten Stadtfelsen, einmal Orgosolo in der Höhe, rosa gleißend in der Nachmittagssonne. Ein großes Dorf. Männer wachten am Wegrand, immer zu zweit, manche bewaffnet. Sie nickten und wir fuhren weiter. Im Ort saßen die Frauen auf den Türschwellen. Die braunen, gefälteten Röcke reichten ihnen bis über die Füße. Unter den rostroten Kopftüchern sah ich die schönsten Gesichter, die mir auf Sardinien begegnet sind. Ernst, regelmäßig, gesammelt, voller Würde. Keine hob den Blick zu uns auf. Auch die Kinder waren von außergewöhnlicher Schönheit. Ihre Väter, hochgewachsen, gut gekleidet, manche die Lammfelljacke über den Schultern, standen auf der Dorfstraße. Sonntagsfriede lag über den hellen Häusern. Von der neuen Kirche läutete es zum Ave Maria. Vor 2, 3 kleinen Läden blieben wir stehen. Messer waren die Hauptauslage. Messer in allen Längen und Formen. Ein paar Männer bauten sich hinter uns auf. Schöne Messer. Ja, schöne Messer. Tortoli ist reich, soweit man das von einem sardischen Flecken behaupten kann. Es liegt jenseits des Gennargentu-Gebirges in einem flachen Stück Küstenland an einer der wenigen Stellen, an denen die Oststraße nahe ans Meer heranrückt. Der Hafen heißt Arbatax. Ein winziger Zug schleppt Korkrinden an den Quai. Vom hübschen Seebad, das die Touristenprospekte preisen, ist weiter nicht zu sehen. Zwei kleine Hotels liegen landeinwärts an der Hauptstraße, Vertreterunterkünfte gut für eine Nacht. Wer eine halbe Stunde lang durch schneidendes Steppengras laufen und über eine Anhöhe klettern will, erreicht einen dieser homerischen Strände, die von den sardischen Hügeln so gut verborgen werden. Aber das Leben spielt sich in Tortoli ab. Autobusse und Händler machen dort Halt. Schaufenster zeigen üppig vergoldete Vasen und grelle Plastikrosen. Frauen lassen ihre hellen Röcke schwingen. Von Tortoli führt die Straße schnurgerade auf die Berge zu und tanzt in wilden Kurven aufwärts nach Lanusei, das auf Weinhänge und viereckige Felder mit Siedlungshäusern herabsieht. Auch hier Vitrinen mit Goldvasen und Gasbomben, städtische Ansätze und ein Priesterseminar, das man von Weitem für ein Schloss halten kann. Dann frisst sich der Weg durch lichtlose Täler, steigt tief in ein Bachbett hinunter und erklimmt mühsam den jenseitigen Hang. Der missglückte Versuch einer Stadt taucht auf. Wo sich ein Geviert ebenen Bodens befand, steht eine Mietskaserne. Straßen gibt es nicht. Monströs ragt eine Kirche. In bösen Farben spreizt sich ein Mosaik über dem Eingang. Ein Halbwüchsiger trödelt über den Platz, allein. Gairo steht an der Ausfahrt. Gairo steht auch vor der Einfahrt in den nächsten Ort. Dächer klaffen offen. Durch die Mauern zacken Risse. Türen hängen schief in den Angeln. In den Höfen wimmelt es von Stimmen. Zu sehen ist niemand. Abends erst ziehen die Leute vom alten Dorf, unter dem die Erde nachgibt, hinauf zum neuen Gairo, das die Regierung ihnen als Ersatz gebaut hat. In der Schenke von Usasai führt uns ein kleines Mädchen zu den Gastzimmern hinauf, öffnet alle Türen. Wir möchten nächtigen, wo wir wollten. Gäste gab es nicht. Während wir aßen, erschien Don Italo auf der Schwelle. Buongiorno, amici. Endlich sprach jemand mit uns in Usasai. Gute Leute hier. Nur arm. Die Äcker liegen oben, 200 Meter über dem Dorf, 3/4 Reitstunden von hier. Heute ist Festa, Signori. Zweimal im Jahr wird getanzt. Heute fahren wir San Nicola. Ein Rund aus gestampfter Erde ragte der Tanzplatz als Altan über das Tal hinaus, menschenleer. Ringsum waren Bäumchen gepflanzt, die nicht recht gedeihen wollten. Lichtschein aus der Bar legte dünne Lichtstreifen in den Staub. Zwei, drei Stimmen drangen durch den Vorhang aus Perlenschnüren. Wir folgten Don Italo durch die nachtdunklen Gassen. Rechts führten Wege zwischen Häuserwänden steil bergan. Links hingen Glühbirnen trüb in hochgelegenen Fensterausschnitten. Stimmen zirpten vom Brunnen her. Wir begegneten keiner Seele. Sie essen um 10. Vorher sind die Männer nicht zu Hause. In der Küche des Pfarrhauses zappelte der Negus über den Bildschirm. Giuseppina, alterskrumm und in die helle Tracht von Tortoli gekleidet wie zum Mummenschanz, starrte ihn verzückt aus ihrer Herdecke an. Es ging auf Mitternacht, als wir zum Tanzplatz zurückkamen. Unter den kümmerlichen Bäumen saß ein Mann, die Launedas, die Sardenflöte, auf den Knien. In rosa-gelben Blöcken schimmerte türkischer Honig unter einer Petroleumfunzel. Der Händler lehnte still an der Hauswand, wartete. Der Tanzplatz war leer. Im Gasthaus saß das Kind am Tisch, den Kopf in den Armen. Wir schlichen die Stiegen hinauf. Am Fenster strichen Fledermäuse vorbei. Ein Eselsschrei verebbte trübselig im Tal. In meinen ersten Schlaf schrillte die Dudelsackpfeife. Stampfen und Schreie vom Tanzplatz, Zischeln, trippelnde Schritte zwischen den Häuserwänden. Mielle Turco, schrie der Händler. Ich konnte die Münzen in seiner Blechbüchse klappern hören. Plötzlich heult das Haus. Es schreit, klagt, bebt, stößt Laute aus, die kein Mensch hervorbringt. Schritte, Flüstern, Jammern in allen Gassen. Das Haus füllt sich mit Menschen, schreit weiter, heult, tobt, breitet seine Klage weit aus und zieht sie zusammen zu rhythmischen Stößen. Es wurde Morgen und von Don Italos Kirche her läutete die Totenglocke. Das übernächtigte Kind brachte uns Kaffee. Sie haben ihn aus der Schlucht heraufgebracht. Seine Mutter hat ihn schon gewaschen. Der Stich ist zu klein, man sieht ihn kaum. Nur ein einziger in den Hals. Vor seinem Haus wartete Don Italo auf uns. Wie hat Ihnen der Ballo Sardo gefallen? Gute Tänzer, wie? Ein Totentanz. Ja, das. Der Doktor aus Lanusei war gerade hier. Und? Ein Schlangenbiss scheinbar. Und wenn ich noch um eins bitten dürfte, schicken Sie mir doch bitte eine Postkarte für meine Sammlung. In Alghero sind alle Hotels ausverkauft. Über 500 Betten. Unter den katalanischen Mauern spazieren Engländerinnen in Scharen. Bewimpelte Boote fahren zu Höchstpreisen zur Neptunsgrotte, der blauen Grotte von Sardinien. Bunte Sportwagen flitzen zum Flugplatz mit Direktverbindung nach London. Im Fischlokal kostet eine Languste 30 Mark. Über dem Hafen rotieren Lufträder. In der spanischen Basilika wird die Marienlitanei instrumental begleitet. Das Verkehrsbüro ist von dezenter Pracht. Aber Zimmer bekommt man auch dort nicht, denn in Sassari, 30 Kilometer entfernt, ist Cavalcata. Seit Tagen sind auf der ganzen Insel die Ochsenkarren unterwegs, beladen mit Bauernfamilien in ihren Trachten. Auf der Ehrentribüne sitzt Segni, Staatspräsident, gebürtig aus Sassari, unter ihm die Regione, die Regierung von Sardinien. Im Galopp sprengen die Hirten von Fonni in die Arena. Dicht gedrängt Maulesel neben kleinen Sardenpferdchen und hochbeinigen Berbern, die kurzen breiten Kerle darauf wie angewachsen. Kurze Filzröcke bauschen sich über den weißen Beinkleidern, weite Ärmel knattern im Wind wie Segel. Über den Schultern tragen alle das zottige Wams aus schwarzem Boxfell. Die Mädchen raffen ihre dreifachen Plissé-Röcke, stieben auseinander und verstecken die roten Gesichter in schwarzer Mantilla oder bunt bestickten Kopftuch. Grauer Sombrero, Stehkragen im Nacken, Spitzenkrawatte und Schnallenschuhe, das sind die Männer von Sant'Antioco. So viele Trachten wie Dörfer und ebenso viele Dialekte und Bräuche gibt es auf dem sardischen Erdteil. Die von den Inseln San Pietro im Süden oder Asinara und Caprera im Norden leben vom Meer. Die mit den Boxfellen haben noch nie einen Fisch aus der Nähe gesehen. Dunkel und zart sind die Frauen aus der Nura. Vierschrötige Weiber, knallrot gekleidet, stammen aus der Galura. Ein Mädchen, das aus Tempio Pausania nach Teolada heiratet, 200 Kilometer nach Süden, bleibt ihr Lebtag die Fremde. Verschmelzung gibt es nur dort, wo Industrie entsteht, wo die Ärmsten von der ganzen Insel zusammenströmen, bereits arrivierten Verwandten nachfolgend. Still haben die Völkerscharen Sassari wieder verlassen. Auf dem Dorfplatz von Lugedo, in der goldenen Landschaft, steigen die Teilnehmer der Cavalcata ebenso still und gesammelt aus ihrem Bus. Plötzlich flackert ein Feuer auf. Männer und Frauen bilden einen Kreis. Ihre Schatten bewegen sich gemessen an den Hofmauern auf und ab, als die Launedas ihre ersten Töne von sich gibt, Laute wie Schafsblöken und Eselsschrei. Rhythmisch hervorgestoßen werden sie schneller, heftiger, lauter. Schweißtriefend springen die Tänzer in ihren schweren Gewändern um das Feuer, im Ballo Sardo, den kein Christentum und keine Fremdherrschaft ausrotten konnten. Versunken ist Sassari mit seinen breiten Straßen und Grünanlagen. Versunken sind die schwarzen Limousinen der Regione und die Worte des Präsidenten. Versunken die Rinascita, das neue konformistische Sardinien des 20. Jahrhunderts. Älter als die Punja-Zeit ist das Instrument. Älter sind die Tanzschritte. Älter vielleicht auch der Rhythmus der Mudedus, der vierzeiligen Reime, die in eintöniger Kadenz in den Tanzpausen gesungen werden. Wie lange noch? Wo eine neue Welt geboren wird, muss eine alte sterben. In Sardinien stirbt viel, unter den Händen der Rinascita. Aber der Aufbauplan ist die Hoffnung der Tänzer, ist schon das Leben ihrer Kinder. Fast ein Erdteil. Reise durch Sardinien. Sie hörten eine Reportage von Elisabeth von Triander aus dem Jahr 1962. Diese Sendung ist eine Produktion der Redaktion Abendstudio des Hessischen Rundfunks und sie wurde zum ersten Mal am 13. September 1962 gesendet. Heute war sie unser Archivschatz. Vielleicht hat Ihnen die Sendung Lust gemacht, mal wieder nach Sardinien zu reisen. Ich könnte mir das vorstellen. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.